So friends, good morning. Also Freunde, guten Morgen. Look, Paul, in his suffering in prison, was way more influential and impacting people than he was in his freedom when he traveled around preaching the gospel. Paulus war während seiner Leiden im Gefängnis viel erfolgreicher im Erreichen von Menschen, als während er in Freiheit herumreiste und das Evangelium predigte. Do you know why? Weißt du warum? Because he had the attitude that it doesn't matter what I go through, I will not just endure it, I will actually use it. Weil er die Einstellung hatte, egal was ich durchmache, ich werde es nicht nur erdulden, sondern ich werde es nutzen. But he didn't always have that attitude. Doch er hatte diese Haltung nicht immer. Do you remember 2 Corinthians 12? Erinnerst du dich an 2. Korinther 12? When he's talking about the thorn in the flesh, and I'm not going to tell you what I believe it is, you figure that out yourself. Als er vom Stachel im Fleisch sprach, was ich dir hier nicht erklären werde, das kannst du selbst herausfinden. I've always understood what it was since I was a teenager, so for me it's never been a question. Ich habe seit meiner Jugend verstanden, was das bedeutet. Für mich war es nie eine Frage. But the true issue is he suffered. Aber die Wahrheit ist, dass er gelitten hat. And he didn't like it. Und es nicht mochte. Because he cried 3 times for the Lord to stop it. He wanted to get out of the suffering. Denn er hat 3-mal zum Herrn geschrien, dass er es beendet. Er wollte raus aus dem Leid. And thank God, at that instant God told him, don't endure it, don't try to get out it, use it. Gott sei Dank hat Gott ihm damals gesagt, dass er das nicht erdulden oder ihm entfliehen soll, sondern es verwenden soll. And if you study careful 2 Corinthians 12, he came to an understanding, I can actually use it. Und wenn du 2. Korinther 12 sorgfältig studierst, wirst du sehen, dass er zu der Einsicht gelangte, Leid nutzen zu können. So look, rather than trying to figure out why you suffer, unless you make bad choices and need to learn from them and stop them. Also, anstatt herauszufinden, warum du leidest, es sei denn, weil du schlechte Entscheidungen getroffen hast, du daraus lernen und sie ändern sollst. Instead of going through suffering, I'm going to endure it, I'm going to endure it, I can do this, I can do this, I can do this. Anstatt Leid auszuhalten und zu ertragen, weil du das schon schaffen wirst. Walk into the suffering saying, I am going to use you. Gehe durch das Leid, indem du sagst, ich werde das nutzen. Look suffering right in the eye and say, there is a divine but in this suffering. Sieh dem Leid ins Auge und sage, es gibt ein göttliches Aber im Leid. And then say exactly what Paul said. Und dann sag genau das, was Paulus sagte. Suffering, you will not hinder me, but you will actually help me to fulfill my purpose in God. Leid, du wirst mich nicht hindern, sondern mir vielmehr helfen, meine Bestimmung in Gott zu erfüllen. So this has been such a key to me. I look suffering into the eye. Für mich ist es solch ein Schlüssel geworden, dem Leid in die Augen zu schauen. How do you do that? Wie macht man das? Why, you do it with the eyes of your heart. Nun, mit den Augen deines Herzens. I remember a few years ago when I went through a time that was very difficult and I did not really want to go through it. Ich hatte vor einigen Jahren eine sehr schwierige Zeit, durch die ich nicht gehen wollte. And I remember I sat in my room and I literally in the eye with my heart, in the eye of my heart. Und ich erinnere mich daran, wie ich in meinem Zimmer saß und mit den Augen meines Herzens I looked into the eyes of the suffering and I said, schaute ich dem Leiden ins Auge und sagte, come on, komm schon, I'm going to use you, ich werde dich verwenden, I'm going to be more effective, I'm going to be more powerful, ich werde effektiver und stärker sein, the purpose of God will not only not be hindered, it will be even advancing, die Bestimmung Gottes wird nicht nur nicht behindert, sondern sogar vorangebracht werden, so just bring it on, also leg los. Come on, come on. You give me whatever you have. I'm going to look in the eye and I'm going to tell you, I will use you. Komm schon, gib mir, was du hast und ich werde dir ins Auge blicken und dich verwenden. First of all, the moment we have this attitude, our suffering is not even as painful anymore as it was before. Mit dieser Einstellung ist unser Leid nicht mehr so schmerzhaft, wie es vorher war. Think about it. Überleg mal. You know, when people go to the gym to train for a purpose of being part of a competition. Wenn Leute ins Fitnessstudio gehen, weil sie an einem Wettkampf teilnehmen wollen. You know, I mean, the huge part of the pain of the suffering is already gone. Dann ist der größte Teil des Leids schon weg. I mean, the perfect example is Daniel. Das beste Beispiel ist Daniel. He hated the gym. Er hasste das Fitnessstudio. You know, for him, CrossFit was suffering. Für ihn bedeutete CrossFit zu leiden. But he realized he had to do some physical exercise. Aber er merkte, dass er körperliche Ausarbeitung brauchte. So I remember in the beginning when he went to the gym, he endured it. Ich erinnere mich, als er anfing, ins Fitnessstudio zu gehen, da hat er es erduldet. You know, he always went there. He didn't look happy when he had to go. Immer wenn er ging, sah er nicht sehr glücklich aus. But then came a moment. Aber dann kam ein Moment, where him and Alegia decided to do a competition, CrossFit competition. Als er und Alegia beschlossen, einen CrossFit-Wettbewerb zu starten. You should have seen it. I've never ever seen Daniel so motivated in handling pain as he did at that time. Das hättest du sehen sollen. Noch nie habe ich Daniel im Umgang mit Leiden so motiviert gesehen wie in dieser Zeit. I mean, he was so going for it. Er hat sich so ins Zeug gelegt. And he got excited when that Sunday finally arrived. Und sich gefreut, als der bestimmte Tag gekommen war. You know why? Weißt du warum? Because suddenly the suffering had a purpose. Weil das Leiden plötzlich einen Zweck hatte. Before that he had to endure it, but now he used it. Vorher musste er es aushalten, aber dann hat er es genutzt. Think about it. Denk darüber nach. I look back at my life and I look how many sufferings I have endured and I said, Jesus, I wish I would have learned this lesson quicker. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, sehe ich das viele Leid, was ich erduldete und sagte dann, Jesus, ich wünschte, ich hätte diese Lektion früher gelernt. You know, when I was young, I had a theology that was so messed up. Weißt du, als ich jung war, hatte ich eine so verkorkste Theologie. I had the wrong idea about God. Ich hatte eine falsche Vorstellung von Gott. Wrong idea about suffering. Eine falsche Vorstellung von Leid. Wrong idea about my part in the suffering. Eine falsche Vorstellung, was mein Part im Leid ist. So I endured so much suffering. Also habe ich so viel Leid erduldet. And people were so proud of me because I was such a strong man who endured so much suffering. Und die Leute waren so stolz auf mich, weil ich so ein starker Mann war, der das Leid ertrug. I was stupid. Aber ich war einfach dumm. It's like I look back and I think, my goodness, I've wasted sufferings. Später habe ich zurückgeblickt und gemerkt, dass ich so viel Leid verschwendet habe. Once I understood that not only will it not hinder, but it will actually help. Als ich verstand, dass es nicht nur nicht hinderlich ist, sondern in der Tat hilft, my attitude towards suffering has changed in such a way. Hat sich meine Einstellung auf Leid auf drastische Weise verändert. That's why whenever things go wrong, I can say thank you, Jesus, with an honest, sincere heart. You know why? Deshalb kann ich immer, wenn etwas schief läuft, mit ehrlichem, aufrichtigem Herz, danke Jesus sagen. Weißt du warum? Because in my heart I know I don't have to endure anything, but I can use everything. Denn in meinem Herzen weiß ich, dass ich nichts ertragen muss, sondern alles nutzen kann. So I've always had this attitude for a long time now. Seit langer Zeit habe ich nun die Einstellung, that I understand in every suffering I go through there is a divine purpose for me to use it. Dass ich verstehe, dass in jedem Leid, was ich durchlebe, ein göttlicher Nutzen liegt. So I go into the suffering just like Daniel went to the gym, knowing that soon he will be in a competition. Ich gehe also in das Leid, wie Daniel ins Fitnessstudio gegangen ist, in dem Wissen, dass er bald einen Wettbewerb hat. Use your suffering, my friend. Nutze deine Leiden, mein Freund. Paul learned how to do that. Paulus hatte gelernt, wie man das macht. See you tomorrow. Bis morgen.